Von diesem Galgen aus macht nun der Aspirant aus rechtwinkliger Fußstellung nach den vier Ecken der Tafel und über diese hinweg seine Schritte zu den Wahrzeichen der 12 Stämme Israels. Der Hinweis von Hieber auf die vier Evangelisten macht sich wirklich nicht gut. Die Schritte sollen andeuten, dass der Aspirant das Licht, das er erkannt hat, in der Welt fortpflanzen soll und will. Das hat für den unangenehmen Ruchlosen nun wirklich alles nichts mehr mit dem Streben nach eigener menschlicher Vollkommenheit zu tun, eher mit einem stumpfen Zeloteneifer, andere der freimaurerisch-jüdischen Gedankenwelt und ihrer sehr realen Machtpläne dienstbar zu machen und deren Erreichung zu fördern. Das sieht doch sehr nach Politiktreiben aus. Während der Schritte und auch anderweitig hört der Aspirant wiederum liebliche Zurufe oder auch Drohungen, so zum Beispiel nach Sarsena, Zitat, »Bereiten Sie diesen Aufrührer zum Tode und schonen Sie eines solchen Bruders nicht«, Zitat Ende. Ein Bruder urteilt über die verschiedenen freimaurerischen Schritte, den rechtwinkligen Schritt, das Nachziehen des Fußes zum doppelten rechten Winkel und das Herumtaumeln über den Teppich nach Krause wie folgt, Zitat, »Nach mehrjähriger Beobachtung wurde eine Form des Schreitens angenommen, die in der Tat lächerlich ist. Ich vermute, dass die erste von einem Mann erfunden wurde, der mit Lendengicht schwer behaftet war. Die zweite von einem Seemann, der sehr an die Bewegung des Schiffes gewohnt war, und die dritte von einem Mann, der zur Erholung oder durch Übermaß starker Getränke gewohnt war, den Tanz trunkener Bauern zu tanzen. Zitat Ende. Die Vereidigung erfolgt in der üblichen Weise, aber unter dem Galgen. Der Aspirant wird dort in rechtwinkliger Fußstellung aufgestellt, das Gesicht dem Kubus der jüdischen Vollkommenheit zugewandt. Er muss seine Unterarme übereinander kreuzen, den linken über den rechten. Die Kreuzungsstelle an den Handgelenken wird von dem ersten Aufseher, Vernunft, mit einem Ende des Vereinigungsbandes, das sich jetzt klar und deutlich als Galgenstrick entpuppt, umschlungen. Das ist das Ende, das bisher auf dem Kubus der jüdischen Vollkommenheit lag. Das andere Ende wird über den Haken des Galgens geführt. In dieser Haltung, gewärtigt jeden Augenblick in die Höhe gezogen zu werden, wird dem Aspirant der Eid vorgelesen. Er verlangt natürlich Verschwiegenheit und Gehorsam, dazu das Fortpflanzen der Freimaurerwissenschaft, die er aber noch immer trotz aller Veredelung und Erleuchtung nicht kennt, und die Heranziehung tüchtiger Baumeister zur Wiederaufrichtung des Tempels, ohne in freimaurerischem Scharfsinn recht zu wissen, welche Eigenschaften diese Baumeister haben müssen und welcher Tempel aufzurichten ist. Ferner verlangt der Eid das Versprechen, sich durch keine Verfolgung abschrecken zu lassen, für die Ausbreitung des Ordens zu streiten, die Einigkeit unter den Brüdern zu fördern und die Fehlenden zurechtzuweisen. Der Aspirant gelobt die Annahme dieses mit den Worten, »Ja, das gelobe ich auf Freimaurertreue als redlicher Mann.« Die leuchtenden Mitbürger bekräftigen dies eindrücklich mit einem »Es geschehe also.« Der Profane meint, dass hier wieder eine deutliche Anspielung auf die Zurechtweisung vorliegt, die der Aspirant, falls er fehlt, zu gegenwärtigen hat. Die leuchtenden Mitbürger sind dafür mitverantwortlich, dass ihr Kollege in Salomo sich nichts zu Schulden kommen lässt. Nun erfolgt die Abstempelung selbst. Die Meister stellen sich im Kreise um den Galgen, die Schwerter mit der rechten Hand gegen den Aspiranten hebend. Der Meister zieht den Galgenstrick viermal an, so dass die Arme des Aspiranten viermal über den Kopf gehoben werden. Das nennt man die vier Aufrückungen. Mehr erfolgt diesmal noch nicht. Der leuchtende Andreas Meister ist fertig. Der Deutsche ist zum vollendeten Kubus der Kabbala geworden. Welch stolzes Gefühl wird sein undeutsch gewordenes Herz schwellen lassen. Mit welchem Renegateneifer wird er den Hammer in den Johanneslogen führen, wozu er jetzt durch seine Entwürdigung die Befähigung besitzt. Der Eifer wird gewiss nicht dadurch gemindert sein, dass mit so hoher maurerischer Würde trotz aller Ausgaben, die sie im Gefolge hat, auch recht reale Vorteile verbunden sind, nicht etwa erst nach Aufrichtung der jüdisch-kapitalistisch-priesterlichen Weltmonarchie, sondern schon vorher, so heutzutage in der Verelendung des deutschen Volkes. Jetzt erfolgt der Eintritt in den Kreis der leuchtenden Andreasmeister. Der Regenbogen Noahs, darüber der sechseckige Davidstern, erscheint über der Pforte, die der Andreasmeister zu durchschreiten hat, wenn er in seiner freimaurerischen Karriere noch weiter befördert werden will. Ein Friedensgruß aus einer anderen Welt, sagt Hieber. Nein, das Zeichen der Knechtung der Völker, die unter der Herrschaft der Juden zu Noachiden werden sollen, die in Jehova ihren Gott sehen. D. Die symbolische Beschneidung. In dem geschilderten Ritual liegt als Wesenskern die symbolische Beschneidung verborgen. Es ist ein teuflisches Spiel, das hier mit Deutschen getrieben wird, die mit tausend Stricken an den Juden gebunden und aus ihrem Volk herausgezerrt werden sollen. Um das hierauf bezügliche freimaurerische Ritual voll zu verstehen, muss ich das dem germanischen Empfinden widerstrebende jüdische Ritual der Milo, also der Beschneidung, wiedergeben. Nach Eintritt in die Synagoge nimmt der Mohel, der Beschneider, das Kind, das er mit den Worten begrüßt, Baruch Habo, das heißt, gesegnet sei, der da kommt. Er trägt es zu dem Elias-Stuhl, legt es dem Gevatter auf den Schoß, ergreift die Vorhaut des männlichen Gliedes, schneidet von ihr mit einer Schere ein kleines Stückchen, das später verbrannt wird, ab, reißt mit den Nägeln die übrige Vorhaut, das ist der wichtigste Akt der jüdischen Beschneidung, Prio genannt, ein wenig auf, nimmt den Mund voll Wein und saugt das Blut aus der Wunde des Gliedes, speit das Gemisch von Wein und Blut aus seinem Munde in einen Kelch. Dieses Verfahren wird dreimal wiederholt. Der Mohel segnet dann den Kelch, tunkt seinen Finger ein, steckt ihm den Kinde in den Mund und legt ihn auf die Zunge mit den Worten, »Durch dein Blut sollst du leben.« Darauf legt er dem Kinde die Hände auf den Kopf und meldet alsbald unter erneutem Segen den Namen des Kindes. Der Akt, die Prio, ist von besonderer Bedeutung für den Juden. Die anderen Völker und Geheimbünde, die die Beschneidung als Ritual haben, einschließlich der Geheimbünde der Papua-Neger, kennen die Prio nicht. Das Einreißen mit den Nägeln, sondern nur den Schnitt. Vater Abraham, der nach dem Talmud an der Höllenpforte sitzt und jeden Ankommenden genau untersucht, erkennt an der Prio den richtigen Beschnittenen, seinen jüdischen Volksgenossen, und rettet ihn, keinen falschen, vor der Feuersqual. So das jüdische Ritual der Beschneidung und jüdische Anschauungen.